Soundcheck. Guten Abend und Sie hören hier im Soundcheck im Deutschlandfunk um 2:05. Den zweiten Teil mit Songs, die die heimliche Liebe der Rolling Stones beschreiben. Nämlich Blues und Country Songs der Rolling Stones. Und wir machen weiter erstmal mit einem Song von der LP It's Only Rock'n'Roll. If you really want to be my friend, let me live it up like I used to do. If you really want to understand me, there's some giving up we got to do. I know everybody wants to be your man. If You Really Want to Be My Friend, die Rolling Stones von der LP It's Only Rock'n'Roll und der Song, der gleichnamige von dieser LP natürlich, mit der Unterzeile But I Like It. 1975 verließ Mick Taylor die Band, weil er ganz einfach keine Lust mehr hatte. 1977 wurden Keith Richards und Anita Pallenberg, seine Freundin, seine damalige, in Kanada wegen Heroinbesitzes verhaftet. Und 1978 erschien dann Some Girls. Some Girls mit den Songs Miss You oder Just My Imagination. Some Girls natürlich. Shattered, Beasts of Burden und so weiter und so fort. Und mit dem Country, mit dem richtigen eigentlich, naja, das ist dummes Zeug, nicht eigentlich richtigen, sondern mit dem Country-Song der Rolling Stones. Und den hören wir jetzt. Und das ist natürlich von dieser LP Faraway Eyes. Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station, and the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. And I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, and I was kind of late. And I thought by the time I got there, she'd be off with the nearest truck driver she could find. Much to my surprise, there she was, sitting in the corner. Girl, with faraway eyes. Indian Girl aus dem Jahr 1980 von der LP mit dem Titel Emotional Rescue. Indian Girl, Pedal Steel, wie auch bei dem Song davor, By Far Away Eyes. Natürlich Ron Wood, das hatte er auf seinen Solo-LPs zwischen Faces und Rolling Stones schon ein paar Mal gemacht. Die Rolling Stones in diesen Jahren, waren sie nicht mittendrin in der Disco-Welle und dann dennoch solche Songs? Und auch der nächste, den wir hören von derselben LP von Emotional Rescue. Das ist kein Country, das ist ein Blues. Down in the Hole. Yes. Die Rolling Stones mit einem Song, den Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood gemeinsam geschrieben hatten. Black Limousine hieß dieser Song, Black Limousine von der LP Tattoo You, und damit leiteten sie ja in der Tat ein neues Kapitel ein. Wie gesagt, faszinierende Tanznummern. Auf der LP Tattoo You war der Song Start Me Up drauf und der kam auf Platz 2. Date-Paraden, also nochmal faszinierende Tanznummern auf der Höhe der Disco-Mode, ohne Verlust der Rhythm-and-Blues-Tradition, wie gerade gehört. Die Tournee 81-82 durch die USA und Europa brachte der Band 50 Millionen Dollar ein, 30 Millionen aus Kartenverkäufen, 10 Millionen aus Stones-T-Shirts und anderen Andenken, 4,5 Millionen aus dem Verkauf von 3 Millionen Tattoo-LPs, dazu ein Millionenbetrag von einer Parfummarke als Sponsor der Tour. Der Mitschnitt kam auf dem Album Still Live in den Handel und warf auch noch den von Hal Ashby gedrehten Film Let's Spend the Night Together sowie Clips für Videos ab. Sie hatten sich als Geschäftsleute, man sagt ja immer, Mick Jagger habe sich als Geschäftsmann enttarnt. Wir hören noch einen Song von dieser LP, von dieser LP Tattoo You. Und das ist halt das Lied, wo der eine auf den anderen wartet. Waiting on a Friend. Yeah. die Rolling Stones Waiting on a Friend. Verlangten sie für die Tour aus dem Jahr 1982, 30 Millionen. Kostete die nächste Tour die Zuschauer für die Rolling Stones 70 Millionen. Das ist ihre Gage gewesen. Das war 1989. Dazwischen lagen ein paar Jahre, nämlich 5,5 bis 6 ganz genau. Die Band stand kurz vor dem Ende. Keith Richards und Mick Jagger hatten schrecklichen Krach. Alle Bandmitglieder veröffentlichten Solo-LPs und Mick Jagger brachte es sogar, mit gemieteten Musikern auf Tournee zu gehen, für die er den Namen Rolling Stones in Anspruch nahm. Wie auch immer, irgendwann im Jahr 1989, Anfang des Jahres 1989, flog Keith Richards zu Mick Jagger nach Barbados. Man setzte sich auseinander und dann, naja, ein paar Tage später wurden die Kontrakte für die neue Tournee unterschrieben. Inzwischen waren sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Und wie gesagt, 1989 gingen sie dann wieder auf Tour nach einer sehr, sehr schlechten LP, Steel Wheels, nämlich aus dem gleichen Jahr. Wir hören einen Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1989 aus Atlantic City. Sie spielen einen Standard, wieder einmal ein Song von Johnny Hooker, und zwar Boogie Chillin'. Und der Mann, der den Song geschrieben hat, der kommt dann auch auf die Bühne. Die Rolling Stones und Johnny Hooker und Boogie Chillin'. Yeah. Ja, yeah. Thank you, Johnny Hooker, rief da jemand, wahrscheinlich Mick Jagger, und dann sagte da jemand etwas von Eric Clapton. Bei der nächsten Nummer dieses Konzertes aus dem Jahr 1989 aus Atlantic City, Can't Be Seen, wäre der Titel dann gewesen, kommt Eric Clapton auf die Bühne und spielt mit den Rolling Stones zusammen. Was war passiert in den Jahren bis zur nächsten CD? Momentan sind wir natürlich im Zeitalter der CD. Was war also passiert mit den Rolling Stones bis dahin, bis zu unserem nächsten Song aus dem Jahr 95? Bill Wyman hatte 1990 geheiratet, ein Fotomodell, was ein wenig jünger war als er. Er war 52 und sie war, wie alt war sie? 19, Wendy Smith, der Sohn von Bill Wyman, 28 damals, glaube ich, ist Trauzeuge gewesen. 1992 kündigte Bill Wyman seinen Abschied von den Stones an und machte den 1993 wahr. Die Rolling Stones waren also nur noch zu viert und Darryl Jones ist dann der Mietbassist bei ihnen geworden bis heute. 1995 erschien Stripped, eine sehr, sehr schöne CD, eine Live-CD aufgenommen im Paradiso in Amsterdam und bei Proben und so weiter und so fort. Und was machten sie? Sie nahmen alte Stücke, abgesehen von Like a Rolling Stone, von Dylan's Like a Rolling Stone, was sie da zum ersten Mal aufgenommen hatten. Sie nahmen alte Stücke noch einmal auf, live, in einer wunderbaren Art und Weise, in einer eigentlich bis dahin seit vielen, vielen Jahren nicht gekannter Weise. Dead Flowers ist dabei gewesen und Sweet Virginia ist dabei gewesen, Angie, Wild Horses, Street Fighting Man, Not Fade Away, der alte Titel von Buddy Holly und den Crickets, und ein Song, den wir jetzt hören werden, der schon 1969 erschienen war, nämlich auf der LP Let It Bleed, ein Song, den Robert Johnson geschrieben hat. Und wie das damals bei diesem Song die Stones Art war, sie hatten nicht erwähnt, dass Robert Johnson den Song geschrieben hat, hatten ihm also die Credits versagt, haben das inzwischen nachgeholt. Naja, welcher Song soll es schon sein? Love in Vain. Die Rolling Stones also mit der Version von Love in Vain von der LP Stripped. Das Besondere auch an dieser Version, sie fangen gleich zweimal an, weil es beim ersten Mal nicht so ganz richtig klappt. Das war die falsche CD. Das ist die richtige. The station. Once more, Mick. Yes, sorry. Nice. I missed the last. Didn't get the right. Archipelago. In. You know what I mean? Arthur? And I hate that when I don't get that in. Followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, and I followed her up to the station with a suitcase in my hand. The train

Der Kuckuck Blues, geschrieben von Mick Jagger und Keith Richards natürlich, erschienen auf einer Mini-CD, 3 Songs auf dieser CD, Rock and a Hard Place als Dance Mix und Rock and a Hard Place als Dub Mix und eben dieser Kuckuck Blues, der sich so einblendet, wie er sich da eben eingeblendet hat. Ich weiß nicht, wann die CD, diese Mini-CD mit diesen 3 Songs erschienen ist und ich weiß auch nicht wo. Ich glaube in Australien, aber ich bin mir nicht sicher. Die Rolling Stones und der Kuckuck Blues. Einen Song haben wir noch von der letzten CD, vor die Licks hieß die, und das allerletzte Lied auf dieser CD. Das ist neu gewesen und das war's dann auch schon. Die Rolling Stones mit ein bisschen Country und ein bisschen Blues. Am Mikrofon war Knut Benzner. Losing My Touch. Tschüss. Things happen just as we think we got it all straight. Everything seems to be moving forward, but instead we just sit around and wait. Seems things are in a lockdown. Nervous looks all around. Everyone is speaking in whispers. No one wants to make a sound. I'm losing my touch. Losing my touch. Losing my touch, babe, way too much. Baby, get me out of here. It should be clear. Keep an eye out on your front door, baby. I'll be slipping in round the back. I just need a little cab fare, and then I'll let you hit the sack. 'Cause I'm losing my touch. Losing touch. Yes, I'm losing my touch. Way too much. Baby, get me out of here. It should be clear, yeah. Just long, long enough. I gotta pick up my passports, and I've gotta get my